Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob wir so anfangen können. Herzlich willkommen zum Podcast. Folge? Ich weiß gar nicht. Ich habe mittlerweile den Überblick über unser arabisches Nummernsystem verloren. Was? Ja. Wir machen das arabisch? Ja. Diese arabische Infiltration hat begonnen und das schon seit Jahrhunderten. Sagen wir lieber Jahrhunderte. Unser Kulturgut geht verloren. Das ganze Medizinische haben wir aus dem arabischen Raum. Aber ist wurscht. Das in einem anderen Podcast. Weil heute geht es um die schönste Zubereitungsart für alle deutschen Zuhörer. Überhaupt jetzt in dieser glorreichen WM-Zeit. Ist denn Deutschland Weltmeister? Noch nicht. Also doch Titelverteidiger. Habe ich gehört, weil du weißt ja, du kennst ja meine Lieblings-Fernsehserie zum Hometrainer fahren. Also The Biggest Loser. Nein, nicht The Biggest. Also entweder Dokumentation über Adipositas, das stimmt schon, aber am besten. Dokumentation über Adipositas. Ja, es ist eine Auslegungssache. Nein, du weißt das ja. Das RTL Punkt 12 Mittagsjournal mit der Katja Burkhardt. Da ist man immer up to date. Ja, das genau. Ist so wie der Trump jetzt immer Fox and Friends. Fox and Friends. Fox ja. Ja, ich war gefährst. Na, wo war das der Extra 3? Mhm. Voll. Eine super Sendung. Na, aber zum Thema. Ja, genau. Deutschland ist eigentlich Weltmeister gewesen im Fußball oder ist es noch immer Titelverteidiger, aber auch im Grillen. Ja, weil eine Nebelfront, also keine Sorge, Tschernobyl ist nicht ausgebrochen. Der AKW steht noch. Heute an diesem Sonntag, wo der Podcast rauskommt, spielt das erste Mal Deutschland gegen irgendwen, ich weiß nicht. Aber sie haben gesagt, eben da beim Punkt 12, also die Katja Burkhardt hat mir erzählt, mir persönlich, face to face. Nein, ich weiß nur, dass Deutschland heute das erste Mal spielt. Das heißt, sobald es über 2 Grad plus hat, vielleicht, nein, die Deutschen sogar im Pavillon. Und draußen voll regnet. Hauptsache es wird grün, Hauptsache das Azett und Nitril, da bildet sich da am Rost dahin. Ich kann mich aber auch noch erinnern an nein, Fälle. Aber ich muss diesen Gedanken schon fertig spinnen. Also. Also, das ist nicht kein AKW-Ausbruch, sondern das ist die Nebelfront der gesamten Griller aus ganz Deutschland, die heute über das kleine Österreich, wenn das Wetter, also wenn der Wind günstig ist, über uns hinweg fegen wird. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Das und heißt, deswegen geht es halt ums Grillen. Genau. Eine der archaischen Methoden, Speisen zu garen. Oder ja, ich finde, nur archaischer ist nur Rohkost. Ja, aber die archaischste von Speisen zu garen. Ja, sicher. Finde ich schon. Sagt man garen? Kochen? Grillen? Ja, nein, gar. Gar. Es ist eine Gar-Methode. Stimmt schon. Man grillt, aber es wird gar. Ja, es ist eine Gar-Methode. Hm. Ja. Dann ist gar nichts mehr da, weil es nachher ganz gar ist. Dün, dün. Ja. Tja. Grillen, defekt. Also, wir sind, für alle Leute, die was nicht wissen, was Grillen ist, über offener Flamme, beziehungsweise. Ja, was ist Grillen? Warum erklärst du das jetzt? Okay, bitte. Entschuldigung. Bitte. Folgen wir bitte dem Konzept. Okay. offene Flamme oder Glut, Hitze von glühenden Materialien. Und der Kistensaal ist dann auch noch grün? Nein, weil es nicht direkt drankommt, die Flamme oder die Hitze. Bei der Kistensau, ja. So, weil ich das richtig verstanden habe, wird da das Fleisch in einer Kiste gebunkert und dann wird außen rundum die Hitze gemacht. Das heißt, es wird indirekt Was Grillen ist, ist eigentlich das Spanferkel. Ich glaube, das ist der Klassiker von Grillen. Weißt du, was ich mit Grillen assoziiere? Was? Die einzige Form, wie Männer ihr Selbstbewusstsein sagen können, übermäßiger Fettkonsum, übermäßiger Fleischkonsum, unangenehm, gelsen, zeitaufwendig und grauslich. Ich hasse Grillen. Oh je. Ich glaube, dir ist Grillen wurscht, oder? Also du kamst jetzt nie auf die Idee, dass du grillst. Also ich habe die noch nie sagen gehört. Ich habe die persönlich noch nie sagen gehört. Ah, heute ist Sonntag, wollen wir nicht grillen? Ja, nein. Das hast du noch nie gesagt, aber du hast ja das letzte Mal das erste Mal gesagt, ah, das Fußballspiel, das könnte ich mir schon anschauen. Ja, das war das Champions League-Finale, ja? Mhm. Wo dann Liverpool, glaube ich, gewonnen hat. Oh ja, keine. Ich will nicht spoilern. Ja, voll. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Aber du weißt das ja, dass ich Grillen hasse. Ja, aber ich glaube, du siehst das viel zu. Wie sagt man so? Das ist das Ganze mit diesen Grillsoßen. Ja. Und die Leute dann immer das mit den Grillen. Ah, Grillen. Weißt, wann sie sich so aufgeilen dran. Weiß ich nicht. Schrecklich. Ja, ich finde es ganz furchtbar. Und dann gibt es da immer Brot dazu. Und vielleicht, wenn man ganz innovativ ist, an Salat. Manche, das hat mir ein gemeinsamer Freund mit einem wunderschönen Bart, den gestern so viele Leute angefurdelt haben, wieder erzählt. Mhm. Er hat überhaupt nicht verstecken, dass ich als Diätologin Grillen verabscheue. Aber dann wollte man ganz genau mir überzeugen, was man alles sonst noch im Griller da kann. Ja. Ja, und ich weiß, dass man da Zucchini aufschmeißen kann. Nur ganz ehrlich. Das war wahrscheinlich wie bei Forrest Gump mit den Schrimps. Ja. Was war denn mit den Schrimps? Wenn man alles aus Schrimps machen kann. Schrimp-Cocktail, Schrimp-Dings. Was ist das mit den Schrimps? Das war doch dieses Papa-Gum. Ja, ist irgendwie. Oh, Forrest Gump ist super. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was muss ich wieder mal anschauen? Außerdem, in dem Film wird, glaube ich, kein einziges Mal gegrillt. In Forrest Gump, ich konnte mich auch nicht erinnern. Sehr gut. Und ich glaube, das ist deswegen ein gutes Kriterium. Ja. Na was? Ich habe prinzipiell die Logik dahinter nie verstanden, Kühltaschen mit Kühlakkus zu backen, dann packt man da voll viel Bier rein. Mhm. Dann, nur zweite Tasche, die natürlich nicht gekühlt ist, weil ich mein Fleisch und so. Das heute in der Sonne, dann auch überhaupt nochmal so schön eingebackelt ist, so eingeschweißt in dieser Fertigmarinade, dass man nicht weiß, wie verwest das schon ist. Und dann ist man irgendwie draußen, schaut, dass man einigermaßen so, da muss man nur diese Grillkohle besorgen, wo man voll dreckert wird. Mhm. Das kommt schon mal dazu. Ja, weil du es nicht eingeladen hast. Du bist nicht geübt. Ja, aber das staubt ja. Anscheinend kaufen wir immer so eine billige Grillkohle, die staubt. Weil letztens habe ich mir nämlich irgendwann dann nämlich nur die Doku über die Kohle angeschaut, die Grillkohle. Mhm. Und billige Kohle staubt. ja, und dann muss man noch warten, bis das runterbrennt ist, kiliert. Dann hat man das auf und dann dauert es ewig. Und meistens, wenn dann das Essen fertig ist, dann muss man auf Papptellern das Ganze essen. Mhm. Meine, da fängt es ja schon mal an. Auf Papptellern. Das ist grandig, ja. Dann schneidet man das Fleisch so meistens schon so durchs Pappteller durch, weil dieses scheiß depperten Plastikmesser, natürlich dieses schon 3 Monate hinige Fleisch da, was schon 10.000 Mal aufgetaut worden ist, nicht schneiden kann. Deswegen schmeißen die Deutschen ja lieber die Wurst auf den Grill. Ja, das ist leichter zum Essen. Das Fleisch des kleinen Mannes. Mhm. Ja, voll. Na, wirklich. Dann isst man da 3 Bernerwürst mit 2 Sämmen und was schaust du denn leicht? Mhm. Ja, jetzt bin ich abgedriftet vom Thema. Ja. Ja, voll. Ja, und dann kommen auch nur die Gössen. Es ist heiß, dann kommen die Gössen und dann Bremen. Sitzt man die ganze Zeit im Rauch auch noch. Bremen. Ja, ja, bremsen. Es ist. Und zuerst muss man alles austragen und dann, wenn man fertig ist, muss man alles wieder eintragen. Das ist nervig. Und da muss man auch nur diesen Grill putzen. Ein Horror. Ja. Hast du noch was dazu zu sagen? ich traue mich nicht mehr. Nein, ich habe gestern was vom Grill erwischt. Und es war ein ziemlich geiles vegetarisches Menü, weil ich einfach immer angeschafft habe, bei einem Spessel müssen bitte ein vegetarisches Menü mit vom Grill. Und ich war mir nicht sicher, was es gibt, aber ich habe vorher so einen Semmelknödel gesehen und wahrscheinlich war da auch Fleisch drinnen vor Ort. Ein Semmelknödel? Ja, vielleicht bei der Spätwürfel drin. Ja, sicher, aber das ist dann ja nur vegetarisch. Ja, den habe ich aber nicht gekriegt. Ich habe einfach beinhalt zwei Kartoffeln mit Schale. Ja, aber die waren ja gekriegt. Waren ja gegrillt, also voll in Kartoffeln. Ja, was? Das gehört ja auch noch. Da koche ich zuerst die Kartoffeln in der Küche, dann nehme ich die Alufolie, darin wirke ich die Kartoffeln ein und dann erhitze es nur einmal. Und wieso willst du es denn kochen? Oder? Ja, damit es schneller durch sind. Weil sonst dauern die ja ewig. Ja, dann legst du gleich machen. Ja, vorher, dann tue ich da 5 Stunden grün. Ja. Weißt du, wie man da stinkt danach? Das ist okay. Das ist furchtbar. Und dann wirklich, wow, diese Grill-Dokumentationen, fühle dich wie ein Mann. Ich weiß nicht, als ob die Grillzange die Verlängerung des Penis war. Ich weiß ja auch nicht, um was da geht. Warum dieses Grillen, gerade warum Grillen so männlich assoziiert ist. Weiß ich nicht, aber Feuer ist schon cool. Ja, zündeln dann wir alle gern, aber ich brauche mir nicht unbedingt was draufschmeißen. Ja, wenn es was zum Essen gibt beim Zündeln, ist es ja noch feiner. Ja, auf alle Fälle. So ein Spanferkel, das finde ich am schlimmsten. Ja. Ich meine, das am Ulfermarkt in Linz, das Schweinesolarium, ja. Da sind sie echt zu weit gegangen. Das ist voll pietätlos gewesen. Oder? Hast du das einmal gesehen? Ich habe davon gehört, aber erläutere es bitte näher, weil vielleicht unsere Zuhörer das gar nicht wissen. Genau. Wir haben ja vielleicht sogar Zuhörer. Was das Schweinesolarium ist. Ja, also es gibt da in Linz kulturell sehr hochwertige Veranstaltung. Das ist so ran am Jahrmarkt, zweimal im Jahr, oder? Zweimal im Jahr, ja, für 10 Tage. Und da gibt es natürlich alles, was das Herz begehrt. Also das, sagen wir mal, das Linzer Jahrmarktspublikumsherz. Und da gibt es halt auch so ein Grillstandl mit einem Spanferkel und drüber ist ein gestandenes Schweinesolarium. Und das habe ich halt echt, das war, falls man Leute so im Hintergrund hört, wir haben halt Besuch. Mhm. Voll. Ja, hast du eigentlich noch was über das Grillen zu sagen, Herr Grillberger? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich find das Grillen an und für sich ja nie so schlimm. Und ich fände es auch komisch, dass du sagst, du verurteilst das quasi. Ja, ich finde es einfach unnötig. Ja, unnötig, aber... Ich würde nie auf die Idee kommen zu können. Nein, jetzt warte mal. Ja. Wenn du sagst, du findest es schräg, dass du als Diätologin dafür verurteilt wirst, weil du das Grillen nicht cool findest, weil es halt einfach trotzdem eine Garmethode ist, wo du keine zusätzlichen Fette wahrscheinlich brauchst. Hast du schon mal so ein einziges Fleisch gesehen? Ja, was du das machst, ist was anderes. Aber ja, generell, wenn du... Steckerbrot. Ja, Steckerbrot ist cool, aber da kriege ich ja nicht, sondern da habe ich ein Lagerfeuer und das mag ich auch nicht, weil da stinkt mir auch voll. Ja, Grillen ist einfach ein No-Go. Nein, es ist in unserer Gesellschaft, ist das nicht toleriert, dass man Grill nicht macht. Ich kenne ja keinen, der sagt, ja, nein, Grillen ist nicht so meins. Das ist so, Leute, die sonst nie kochen, sie immer noch von Junkfood ernähren, etc., dann kaufen sie sich fürs Wochenende, wenn dann die Tage einigermaßen warm sind, kaufen sie sich das ganze Fertig-Krugzeug, diesen Grillkäse, dann das Grillbrot, dann die ganzen Fertig-Grillsoßen und das fertig marinierte Grillfleisch. Das haben sie alles auf einer Aluschale, auf ihrem Kugelgriller drauf, den sie sich beim Baumarkt in Aktion und was gut wie viel gekauft haben, dann natürlich die teuren Kohlen, die nicht stauben, damit man nicht so dreckig wird, mit diesem blöden Tunnel-Anzündsystem, mit dem Anzündzündi. Und dann kommt man sich männlich vor. Weil jetzt habe ich quasi ein Tier erlegt, ja, weil ich vielleicht selber mal als Mann im Supermarkt einkaufen war und was in der Plastikschale und besorgt habe. Geht's wahrscheinlich. Ja. Naja, viele lassen sie sich ja was bei anderen Lebensabschnittspartnern was mitnehmen zum Grill. Und dann, wenn das Fett dann noch schön abgetropft auf die Glut und das Verbrennen, diese herrlichen Nitrile, die da entstehen. Den Kaffee vom Grillen. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass Grillen in deinem Namen vorkommt. Mhm. DJ Grillmeister. DJ Grillen. Grillen. Grillen. Grillen. Das ist das einzig Positive, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, und was war denn eigentlich dein kulinarisches Highlight? Die Wochen. Die Wochen. Es hat so viel gegeben. Also gestern, wie ich den Zwieback im Bett gegessen habe und die ganzen Brösel verteilt habe, das war natürlich schon eine ziemliche Gaumenfreude, muss ich sagen. Sonst, jetzt kommt was, das wird dich besonders freuen. Du hast die Woche was gekocht. Ja, das Zeug mit dem Reis und die Tomatensauce und dem Tiefkühlgemüse. Mhm. Und du hast gesagt, es ist nicht gut geworden. Und es ist aber ganz genauso gekocht hat wie ein Essen, was meine Mutter immer gekocht hat. Ja. Erwischt. Sehr gut. War das. Mhm. Das war mein kulinarisches Highlight. Und deins? Das war, glaube ich, gestern oder ja, gestern am Abend. Mhm. Aber nicht das Gekriegte. Ja, schon. Der Kartoffel mit der Sauce dazu. Was? Du meinst der Kartoffel mit der Sauerrahmsauce? Der erste Kartoffel war ja schon mal gut. Ja, aber der zweite. Wieso, was war am zweiten anders? War das eine andere Sorte? Nein, der war ein bisschen besser durch als der erste. Du hast die hohe Ansprüche. Ruhe. Ja, aber was magst, kann ich auch Kartoffeln kochen. Ganz gediegen, wie sie das bei modernen Menschen gehört, in seiner Elektroküche. Nein, ich wücke mir es einfach in Alufolie und dann schlafe ich noch drauf. Du brütest dich sozusagen auch. Ja, wie die Woche in Schärding war, um einen Vortrag zu halten, habe ich auch Kartoffeln mitgenommen. 2 Kilogramm, überwiegend festkochen. Sorte Laura. Laura. Bei so einem, ich stelle mir es ja extrem drauf auf diese Lebensmittelautomaten, wo es aber Grundnahrungsmittel gibt. Die gibt es oft für Milch und für Eier. Da am Land, kennst du, also in Mühlviertel, das sind sie noch nicht so innovativ, da gibt es sie noch nicht so. Aber da waren wir sofort Everdinger Becken. Entschuldigung, hast du sowas schon mal gesehen da irgendwo im Mühlviertel? Ja, wir haben schon in Mendelkirchen eine Blechkuh gehabt. Ah, was? Eine Blechkuh? Ja, genau, der Milchautomat. Mhm. Aber das gibt es ja überall. Mhm. Wir sind nämlich voll innovativ, wir sind up to date, wir sind schon in die 80er-Jahre angekommen. Schönstes Dorf, nicht sind zwar nicht. Das sage ich voll oft. Und letztens bei diesem Vortrag da, wie ich da in Schärding war, und genau, da ist nämlich darum gegangen, sie haben mich gefragt, wie ich mich ernähre. Und ich habe gesagt, vegetarisch, und haben sie gefragt, wie ich da Familien feiern tue. Und ich habe gesagt, dass das in meiner Familie kein Problem ist, weil das halt schon seit mittlerweile über einem Jahrzehnt besteht. Aber in deiner Familie zeitweise ein Problem wird. Und dann habe ich auch gesagt, der kommt nicht aus Niederbeckkirchen, schönstes Dorf, 1992. Und da haben sie alle gelacht. Hm. Hast du das noch das letzte Mal, wie ich es gesagt habe, wie die Person gar nicht gelacht hat? Ja, da war man. Hast du von mir gehört? Ja, nicht. Aber ich kann es dir auch noch so dunkel erinnern. Shoutout zu Günther Rabeda mit seinen Farmgoodies. Ah ja, genau! Genau, das war wie die auf der FH, genau. Und ich gesagt habe eben, ich kenne ihn, sie kommen aus Niederbergkirchen, gell? Scheint es auf 1992 und es ist nichts zurückgekommen. Kein Response. Dabei war das voll der Einstieg gewesen in einem lustigen Vortrag, aber nein, sie wollte es lustig machen. Hey, wurscht. Auf alle Fälle, da ist es recht gut angekommen. Mhm. Ja, was so eine Blechkuh habt ihr. Ja. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also ich habe ja die Milch immer direkt von meinen Nachbarn bezogen. Mhm. Okay. Nein, aber da waren wir so, also in der Gegend bin ich ja ganz gerne unterwegs, also Traun, Everdinger Becken und da so in die Peripherie, wo es zu flach ist. Und da gibt es ganz gerne mal, diese Bushütteln gibt es eben so Automaten. Da hat man was ein und dann kann man es ausholen. Und die Kartoffeln, die sind auf dem Automaten. So was finde ich überhaupt bei Kartoffeln habe ich noch nie gesehen. Das finde ich ziemlich nice. Habe mich voll gefreut. Ja, coole Sache. Kartoffelautomat. Der Kartoffelautomat. Das war schon ziemlich cool. Ja. Jetzt wollte ich nochmal auf ein anderes zurückkommen. Ich weiß nicht mehr. Heute ist einfach stark. Es ist Sonntag. Ich kann mich an eine super Grillen erinnern, wo ich nicht dabei war. Aber ich habe das sehr super gefunden, dass einmal da, eigentlich erwähne ich keinen Namen, das ist nicht mehr unfair. Die haben auf jeden Fall im Winter dann einmal eine Grillerei so gemacht, wo es so halber zu einer Garage drin gestanden sind. Das ist dann schon cool irgendwie. Ja, wenn ich mal das Feeling von Obdachlosigkeit erleben möchte, dann mache ich das auch an der Feuertonne. Das hat man oben bei der Kapo, da können wir uns als nächstes Mal ja gern dort mitnehmen und Stickerlbrot über der Feuertonne machen. Ja, das war halt eigentlich nicht so die blöde Idee. Und da hört da mal mit hinig. Das hätte schon was Majestätisches. Kommt da ein bisschen klein geschnitten. Aber nein. Ja, weil da ja alles mögliche, obwohl, machst du mit die ganzen Weihnachtsbaum wieder? Ist dann eine Aroma? Ja, die ätherischen Öle, ja. Das ist besser wie jede Marinade. Voll. Du brauchst gar keine Grillsoßen mehr dazu. Na, diese Grillsoßen bestehen ja zur Hälfte entweder das Fett oder das Zucker. Aber warum? Das verstehe ich auch nicht. Morning Show irgendwie. Ich meine, ja, vielleicht sollte das Grillen, weil es der Mann übernimmt, sollte es auch nicht so viel Aufwand sein. Aber voll viele Männer kochen ja total gern. Aber im Grillen, obwohl viele dann sich wahrscheinlich auch total viel an beim Grillen, oder? Machen ja, alles selber. Dann haben wir so Grill-Dokus angeschaut. Doch, ist auch irgendwo auf das RTL.12 Mittag schon mal. Da war ja mal diese blöde Reportage, wo wer sich nur von Gegrillten ernährt hat, eine ganze Woche lang. Weißt du, den Blödsinn anschaust, bist grillgeschädigt. Nein, ich hab schon nie. Und es ist ja alles immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertig. Es ist voll unruhig die ganze Zeit. Na ja, sicher. Und das finde ich täglich. Nein. Was? Und es ist alles irgendwie nur so, ist schon durch, nein, soll ich nochmal drauflegen? Nein. Voll. Und dann auch immer dieser blöde Spruch. Stört dir das eigentlich, wenn am Griller das Fleisch neben deinem Paprika liegt? Und was sollst du dann drauf sagen? Ja, tu dein Fleisch weg. Was erwarten sie sich? Das verstehe ich nicht. Das kommt immer. Ja, habe ich öfter gehört. Stimmt. Und was sollte man da drauf sagen? Was wird erwartet? Das verstehe ich nicht. Ja. Aber weißt du, was für unsere deutschen Mitbürger wahrscheinlich auch noch voll dazu gehört? Da sind wir jetzt schon wieder dabei. Dieser scheiß Kartoffel-Mayonnaise-Salat. Jetzt musst du mal überlegen. Da ist die Wurst, die schon zur Hälfte nur aus Fett besteht. Dann diese grausliche Grillsoße. Dann kommt das Weißbrot wecken, denn es natürlich sind wir zum Grillen, gell? Vielleicht gibt es dann sogar noch diese Grillbutter, Kräuterbutter, natürlich auch fertig, gell? Wo auch Zucker drinnen ist übrigens. Und dann gibt es noch diesen, nämlich keinen grünen Salat, nicht einmal irgendwie was Frisches, was Leichtes, was Sommerliches. Nein, dann gibt es den Mayo-Salat dazu, mit Kartoffeln. Lass die Arterien gläschen. Super. Ja, das sind Ernährungstipps jetzt gerade. Also bitte aufpassen, mitschreiben. Ich verstehe es nicht. Man kann eben so viele andere Sachen einfach auch zubereiten. Man kann ja. Yeah! Was kein Diabetes ist, besser als kein Diabetes. Wie wirst du das denn? Das können wir vorne reinschneiden. Nein, kein Diabetes ist besser als ein Diabetes. Und das war die Lissi. Vielen Dank für unseren ersten Gastauftritt. So, Lissi, jetzt wieder aussehen. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, genau. Es wird heute 15. Ja, genau. Endlich Moped fahren. So, zurück zum Grillen. Entschuldigung. Schau, Grillen ist unruhig. Sag ich ja. Ja, voll. Sogar beim Podcast merken wir es. Ja, nein, aber mit dem Plastikbesteck und so, mit den Plastikteller, das ist was ich echt noch nie verstanden habe. Da haben wir sicher schon viele Leute mal so ein bisschen ein Gabel mitgegessen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und überleg einmal wirklich, wie unsere Packs ausschauen, wenn so Grillwochenende ist. Überall liegen die Knochen herum. Das ist ja schon mal voll eklig, dass die Leute immer ihre Knochen herumliegen lassen. Also das von dem, was gegessen haben. Das. Und dann. Sie schweigen. Habe ich noch nie so wirklich mitgekriegt. Naja, ich komme aus Ottensheim. Nein. Und in Ottensheim gibt es das Rodelgelände und da war halt Grillen erlaubt. Das heißt, Personen, die halt, sagen wir es einmal so, Personenschichten, die sehr gerne gegrillt haben und die sie halt in ihren Großfamilien gerne mal am Wochenende getroffen haben und auch wirklich Bänke, Tische, alles. Also die waren perfekt ausgestattet fürs Grillen und die haben da richtiges Happening draus gemacht. Den ganzen Tag, jedes Wochenende, hunderte Menschen. Und die haben dort alles hinterlassen. Und da war immer voll der Dreck. Das ist dann auch eine Challenge, gell? Ja. Wer hat den besten Griller, wer nimmt die beste Sauce mit, braucht da wieder was nicht. Gibt's. Ja. Und seitdem ist in Ottensheim am Rollgelände das Grillen verboten. Es hat einfach zu starke Auswüchse angenommen. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen die Menschen gehabt, sondern nur gegen den Müll und gegen das Grillen. Ja, das, was die Menschen machen. Ja, genau. Wenn sie die zum Picknick getroffen hätten, hätte ich kein Problem gehabt. Ja, und wenn sie den Müll wieder mitgenommen hätten. Mhm. Aber was, das sind ja diese Rauchschaden. Das finde ich so eklig irgendwie. Ja, und effizient ist es halt auch nicht. Mhm. Aber jetzt, eher so zum Ende hin vom Podcast, ist mir was eingefallen. Es gibt schon was ich beim Grillen cool finde. Ja. Das ist mir eben bei dieser Dokumentation eingefallen. Das ist Grillkohle. Der Geräusch. Das Geräusch der Grillkohle. Sind da nicht Scherben geil, oder? Nein. Das Geräusch der Grillkohle. Das ist ganz eigen. Irgendwie wie Mischung zwischen Styropor und Glas. Und das so aneinander. So. So verliert. Das ist ganz cool. Ah, und übrigens, da habe ich auch noch einen wissenschaftlichen Fact von dieser Dokumentation. Klugschiss. Bing, bing, bing, bing, bing. Der Woche. Genau. Also, wir, du weißt, ich komme aus einer sehr liberalen Familie, und wir nicht spielen dürfen, wer hat Angst vor einem schwarzen Mann, der das rassistisch ist. Absoluter Fehler. Wer hat Angst vor der Grillkohle? Absoluter Fehler. Das, die hassen ja Köhler, glaube ich, haben die Kassen, die Kohle hergestellt haben. Mhm. Und um den ist gegangen, nämlich in dem Spül. Okay. Weil nämlich der hat immer so eine leichte, latente Rauchvergiftung gehabt, weil das hat man ja bewochen müssen, diesen Haufen, ich weiß nicht mehr, ich habe den Namen vergessen. Man hat das bewochen müssen und deswegen ist er die ganze Woche daneben gesessen und hat immer diesen Dampf leicht eingeatmet und war halt voll deppert. Und deswegen haben die Leute sich eher von einem ferngehalten, nachdem er da gekommen ist und schwarz war. Und deswegen, der hat Angst vor einem schwarzen Mann. Genau, das ist das Spül. Und deswegen kann ich jetzt sagen, ja, das können wir spielen. Ich meine ja immer doch, das ist eher rassistisch. Ja, und viel schlimmer haben sie es eigentlich jetzt gemacht. Jetzt rutscht mir fast der Träne aus, weil ich schon mal gehört habe, wer hat Angst vor dem weißen Hai? Und der Hai wird echt zu Unrecht verteufelt. Also weil der Hai ist das Ökosystem. Ja, komplett. Die jeder, aufputzt. Und es gibt nicht nur drei Hai, die was Menschen erteilen. Der weiße Hai? Hast du die anderen auch gemerkt? Der weiße Hai? Und die zwei anderen. ja, ich bin ja dafür, dass jeder, der schon mal im China-Restaurant eine Haifisch-Flossensuppe bestellt hat, direkt in die Hölle fahren sollte. Ja, oder einfach eine Gliedmasse an einen Hai zurückgeben könnte. Ja. Welche wohl? war das nicht der Riffhai? Der weiße Hai, der Riffhai? Und der Hammerhai? Die drei? Der Hammerhai ist auf jeden Fall sehr aggressiv. Ja, der Hammerhai, der ist ja die Haiart, die in so großen Schulen auftritt. Bis zu 3000 Tiere hat man mal erzählt. Das haben sie in der Hai-Doku gesagt, die wir uns angeschaut haben. Nein, das war aber nicht der Hammerhai. Doch, nein. Weil die treten in so großen Schulen auf. Das war nicht der Hammerhai. Nicht? Was die das gefangen haben, das waren keine Hammerhaie, das stimmt. Das waren keine Hammerhaie. Das war der Riffhai. Ja, genau. Ja, wir driften ab von dir. Ja, ja, und dann nämlich, weißt du, dann hat der Mann fertig gegrillt, dann hat er sich seine, weiß ich nicht, seinen Jahresbedarf an Fleisch an einem Nachmittag eingezogen, dafür hauptsächlich billig. Und wer macht sauber? In den meisten Haushalten, wer macht sauber? Die Ameisen. Ich hoffe es. Und da sieht man mal, dass Grillen einfach der Endpunkt der weiblichen Emanzipation ist. Da hört sich der Spaß auf. Da ist die Wurzel des Übels ja. Vergraben. Also falls du jemals auf die Idee kamst, so einen blöden Kugelgrill zuzulegen, ich putze den nicht. Nein. Aber sicher nicht. Was? Ich würde es nicht jetzt gleich gesagt haben. Ja, wenn wir im Innenhof mal eine Grillerei machen, Du machst sicher Salat ab. Machst du einen Erdbeersalat mit Mayo, bitte? Nein, ich mache alle Fenster zu. Kannst du was für mich machen? Ja, ich mache die Fenster zu. Ja, aber das wird doch, ist doch eigentlich super, oder? Ja, weil man sonst fetzt darinnen total. Ja, auf alle Fälle, alle deutschen Fans werden wahrscheinlich heute grillen. Ja. Und dann gibt es auch noch Bier dazu. Grill on. Wir werden das halt nicht machen. Schauen wir es ja. Es hat halt voll gern gegabt, hat die Schocke. Das ist zwar ziemlich snobistisch und ich weiß nicht, wo ich die halt herkriege, aber vielleicht im Botanischen Garten. Ja. Mit einer guten Vinaigrette. Ja. Nimmst du einen Film mit zum Garten? Ja. Ich hoffe, dass ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Ich weiß nicht, um welches Thema das dann geht. Haben wir uns schon was überlegt? So ja, spontan fällt dir was ein? Wir haben voll viele Themen. Welche denn? Ja, Also wir haben so viele Themen, wir wissen überhaupt nicht, welche Themen wir auswählen sollen. Vielleicht schreibt ihr unser Thema, das euch interessiert, entweder unter dialog@kostverfechter.at oder auf der Facebook-Seite. Genau. Facebook-Seite. Oder ihr ruft uns an, weil die meisten, die sich dann auch kennen und sehen, das sind. Nee, aber. Ja, haut uns breit. Tschüss. Wiederschauen.